Ja, und bei FSK geht es gleich weiter mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Aktuelle Musik aus den Bereichen Elektronik, Improvisation, komponierte Musik, Klanginstallation und was es alles dazu gibt, das gleich mehr. Was gibt es in den nächsten 2 Stunden bis 0 Uhr? Die Sendung beginnt mit Konzertrekords von dem letzten Blurred Edges Festival, das vom 3. bis 19. Juni in Hamburg stattfand. Und ich habe zwei Abende ein bisschen im Fokus, und der erste Abend fand am 7.6.2016, also ein bisschen mehr als einen Monat statt, und das war ein Soloabend, ein Solo von Marie Schmidt, Cello. Sie hat sich eine besondere Situation ausgedacht, und zwar nah dran am Hörbaren oder am Unhörbaren oder So Low for a Small Audience war ein Projekt in der Galerie Matthias Güntner in der Admiralitätsstraße 71, wo die Situation eine besondere war, ein relativ kleiner Raum und ein Publikum, das auf eine Zuhörerzahl von 10 begrenzt war. Marie Schmidt schreibt zu dieser Konzeption, ich zitiere: Mit diesem Projekt folge ich meinem Bedürfnis, ein anderes, hoffentlich intimeres und näheres Verhältnis zum Publikum aufzubauen. Was die Stücke miteinander verbindet, ist zunächst ihre besondere Lautstärke, die Suche nach der Grenze zwischen Hörbarem und Unhörbarem. Des Weiteren haben alle Komponisten eigene Notationen für ihre Stücke entwickelt. Man könnte die Noten wie Landkarten lesen, nach denen beide Hände das Instrument jedes Mal neu erkunden. Auch bildet dieser visuelle Aspekt der grafischen Notation eine gewisse gemeinsame Klammer. So viel der Vortext von Marie Schmidt zu dem Abend, der am 7.6. um 20 Uhr, 21.30 Uhr bzw. 20 Uhr, das ist, glaube ich, ist das ausgefallen? Ja, ich glaube, das ist ausgefallen aus verschiedenen Gründen. 21.30 Uhr und 23 Uhr, es waren 2 Abende, die da stattfanden in der Galerie Matthias Güntner. Davon also gleich 3 Stücke mit der Moderation, die Marie Schmidt vor den jeweiligen Stücken gesprochen hat und mit denen sie die Stücke, also die Kompositionen, die dann darauf von ihr gespielt werden, einführt oder ein bisschen näher erläutert. Danach eine Aufnahme vom H7 Club am 12.06.2016 im Künstlerhaus Faktor mit 4 Musikern und Musikerinnen, die eingeladen waren zu dem H7 Club zur Improvisation, und die 4 haben da zusammen gespielt. Das war Enrico Malatesta, Giuseppe Ielasi, Sabine Erklens und Simon Wetham. Zu 2 davon, Giuseppe Ielasi und Simon Wetham, danach dann mehrere Tracks aus CDs, die sie zuvor veröffentlicht haben. Dazwischen dann eine Aufnahme von Clara Lewis, aktuell gerade ein bisschen gehypt, auch von verschiedenen Zeitungen. Und dann eine Entdeckung, die ich neulich machte, und zwar der Musiker und Komponist von grafischen Notationen Milan Krieger. Milan Krieger, der dann vorgestellt wird in einem Feature aus dem Tschechischen Rundfunk. Und dann geht es weiter mit mehreren Aufnahmen von seinen, ja, ich sag mal, Performances. Dann, wenn die Zeit noch reicht, etwas, drei Tracks mit Lucio Capesce, ein Track mit Lee Patterson. Und dann sehen wir weiter. Das sind die nächsten 2 Stunden der Klingding-Sendung. Es beginnt jetzt mit 3 Stücken, gespielt von Marie Schmidt und jeweils moderiert vorher. Und das erste hören wir jetzt. Mit dem nächsten Stück gibt es einen Sprung von 30 Jahre nach hinten. Das ist ein Stück von dem französischen Komponist Georges Abervis. Georges Abervis ist als Grieche geboren und mit 16 nach Frankreich gekommen. Und er hat Französisch gar nicht verstanden und gesprochen. Und er hat die Sprache rein musikalisch gehört. Und das hat dann seine Arbeit als Komponist sehr beeinflusst. Er hat einen längeren Zyklus komponiert, ein von seinen bekanntesten Werken für Stimme, das heißt Recitation. Recitation. Ich glaube, es gibt ungefähr 20. Und er hat aber auch 4 für Instrument geschrieben, für Cello. Und das ist jetzt eine von diesen 4 Recitations, also Sprachstücke am Instrument. Thank you. Das nächste Stück ist wieder ein neueres Stück, 2011 komponiert, von Robin Hoffmann, ein Komponist, der lebt in Frankfurt am Main. Und Robin hat Anfang 2000 ein großes Cello-Solo-Stück komponiert, das heißt Schleifers Methoden. Und Schleifer war, für die, die es nicht wissen, der Spitzname von einem Fußballtrainer, der angeblich bekannt war für seine grausamen Trainingsmethoden mit seinen Spielern. Und viele Cellisten und sehr gute Cellisten waren ein bisschen abgeschreckt von der großen instrumentalen Schwierigkeit von Schleifers Methoden. So hat sich Robin überlegt, 5 Trainingseinheiten zur Schleifers Methode zu komponieren. Und diese 5 Trainingseinheiten spiele ich jetzt. Das sind ziemlich sportliche Dinge. Die erste ist Ausdauer, zweite Koordination, dritte Kraft, vierte Regeneration, fünfte Strategie. Ausdauer, Koordination, Kraft, Regeneration, Strategie. Thank you. das älteste Stück und hat die schönsten Noten. 1950, Martin Feldmann, Projektion 1. Ja, das waren die drei Soloaufnahmen von Marie Schmidt bei ihrem Abend am 7.6. in der Galerie Matthias Güntner im Rahmen des Blood Edges Festivals dieses Jahr. Und 5 Tage später fand ein H7-Club mal wieder statt im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, mit Intervention in diversen Konstellationen. Was ist damit gemeint? Es waren 4 Musikerinnen und Musiker eingeladen: Sabine Erklenz, Giuseppe Ilasi, Enrico Malatesta und Simon Wettem, eingeladen zu spielen mit den Musikerinnen und Musikern des Stark Bewölkt Quartetts, Birgit Ulher, Heiner Metzger, Michael Meyerhof und Gregory Büttner. Und die Letztgenannten bilden zusammen das Stark Bewölkt Quartett. Das hat den ersten Set zusammen gespielt. Die Musiker kennen sich und haben auch schon oft Konzerte zusammen gemacht. Anders ist es jetzt bei der folgenden Aufnahme. Das war praktisch so eine Idee innerhalb des H7-Clubs. Es sind also alles Improvisationen, dass die 4 Musiker ad hoc in einem Ensemble zusammenspielen, ist natürlich immer ein Experiment oder auch ein Risiko dabei. Wir werden gleich hören, wie sich das dann musikalisch gestaltet hat. Ich möchte noch mal kurz die vier vorstellen. Also Sabine Erklenz kommt aus Berlin, spielt Trompete und Elektronik, hat an der FU Berlin zunächst Jura studiert, später dann Trompete und Popularmusik an der Hochschule für Musik Hans Eisler, auch in Berlin. Sie arbeitet und lebt in Berlin als Musikerin, Komponistin und Performerin, unter anderem mit dem Femme Savante, einem Quartett oder Quintett, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und sie arbeitet häufig in musikalischen Grenzbereichen und über feste Genregrenzen hinweg. Also es gibt zum Beispiel Aufnahmen, einige Projektvideos, die man im Netz sehen kann von ihr und mit ihr auch. Anders ist bei Giuseppe Elasi, der lebt in der Nähe von Mailand, hat früher als, ja, wie alt war er da? Jetzt muss ich gerade mal nachrechnen. 14, 15, 16 E-Gitarre gespielt und hat längere Zeit im Bereich oder hauptsächlich im Bereich improvisierter Musik gespielt oder gearbeitet. Und da in dieser Zeit dann eben mit so Musikern wie Michel Doneda, Ingar Zach, Thomas Ankersmit und später dann zwischen 1997 und 2006 hat er zum Beispiel mit Jerome Nöthinger aufgeführt, Konzerte gemacht, Martin Sievert, Nikos Veliotis und Alessandro Bossetti, Phil Niblock und Gerd-Jan Prinz, so einige Namen. Das Name-Dropping ist ja manchmal ein bisschen erhellend, weil sich dann schon so eine gewisse Richtung ergibt aus den Musikern, mit denen er zusammen gespielt hat. Giuseppe ist also da gewesen. Und dann Enrico Malatesta, ebenfalls italienischer Musiker aus, weiß gar nicht wo, also nicht so weit von Mailand weg, Perkussionist, Klangforscher und Pädagoge. Er ist aktiv im Feld experimentelle Musik und hatte einen kleinen Set mit verschiedenen Perkussionsinstrumenten mit. Der vierte bei der gleich zu hörenden Aufnahme ist Simon Wettem. Simon Wettem hat viel mit Field Recordings gearbeitet, also Field Recordings Aufnahmen an verschiedenen Orten, die er dann als Material für Kompositionen und Performances verwendet. Er ist sozusagen nahezu die ganze Zeit unterwegs von einem Projekt, von einer Art-in-Residence-Möglichkeit zur nächsten. Und ich glaube, er kam gerade aus der Schweiz und wurde dann weiter, ich glaube, ziemlich weit, ich weiß nicht, ob es Australien oder Japan war. Und er hat an dem Abend neben dem schon genannten, also dem Einspielen oder dem bearbeiteten Einspielen von Field Recordings, von Sound Recordings, auch mit Körperschall-Elektronik gearbeitet, also praktisch Klangerzeuger, die an Holzbrettern, an Blechen und anderem angebracht werden und die dann mit Klängen beschickt werden von dem Verstärker und dann ergibt sich so eine Resonanz, die eigentlich anders ist, die nicht so das Ideal hat der naturgetreuen oder der angeblich naturgetreuen Wiedergabe der Aufnahme, sondern es überlagern sich die Klänge der schallerzeugten Fläche des Materials und die mit den Aufnahmen, mit dem Eingespielten. Das war so sein Arbeitsmaterial an dem Abend. Und wir hören jetzt eine Aufnahme von den Vieren, also Sabine Erklenz, Giuseppe Elasi, Enrico Malatesta und Simon Wettem vom H7 Club am 12.06. im Faktor. Sie geht auch ungefähr 12 Minuten lang, kann ich schon verraten. Thank you. Thank you. nach der Live-Aufnahme nun mehrere Tracks von Giuseppe Ilasi. Er arbeitet dabei mit Aufnahmen von Instrumenten, von Objekten, von Gegenständen, die irgendwie bewegt, bespielt, als Klangerzeuger dienen, und hat dann in so einem relativ aufwendigen Prozess zusammenmontiert, die kurze Samples von diesen Aufnahmen zu mehreren Tracks, und davon erstmal zwei von der CD Untitled, die 2011 bei dem Label Entre Actes erschienen ist. Die CD hat den Titel Untitled und die zwei folgenden Tracks ebenfalls. Der erste ist 6 Minuten 11, der nächste dann 5 Minuten 14, und wir beginnen mit dem ersten Track von der CD Untitled. Thank you. vor. Thank you. Im April 2011 hat Giuseppe Ilasi zusammen mit Andrew Pekler eine 3-Tage-Recording-Session in Berlin gemacht. Und die Atmosphäre war wohl sehr angenehm und mit wenig Vorbereitung ist es den beiden gelungen, einen gemeinsamen musikalischen Boden zu finden für ihre verschiedenen Interessen in Bezug auf die Manipulation von Samples, das Überlagern von Texturen und die Improvisation. Und das hat dann auch zu dem Titel des Albums geführt, Holiday for Sampler. Ein Vinyl, das 2013 erschienen ist bei dem Label Planam. Und ich habe jetzt hier vorliegen sozusagen Excerpts from the Album, also Ausschnitte aus dem Album. Das sind 9 Tracks: Yalta, Ribadeo, Pargelia, Neringa, Vegas, Olgino, Oga, Yalingup und Mali Losin. Und da hat Experimedia sozusagen ein Mix rausgebracht mit Ausschnitten, die aneinandergereiht sind von dieser CD, und den hören wir jetzt.